Warum sagt ihr, dass nichts geschieht, ohne dass Gott es will oder zulässt? Man sagt, dass nichts hier auf Erden geschieht, ohne dass Gott es will oder zulässt, weil es Dinge gibt, die Gott will oder anordnet, aber auch andere, die er nicht verhindert, wie die Sünde. Das ist gerade auch wieder ein ganzer Teil der Apologetik dahin, da hinein. Warum gibt es Wunder? Was sind Wunder und so weiter? Kirchenväter sprechen oft darüber. Heiliger Augustinus, an mehreren Stellen sogar, die wir im Brevier lesen, über das Kirchenjahr verteilt. Gott greift in verschiedener Weise, sagen wir, auf verschiedenen Ebenen in die Schöpfung ein. Er regiert und erhält sowieso alles. Und manchmal tut er es eben auf außerordentliche Weise, eine Weise, die uns gegenüber ja außerordentlich erscheint oder manche Dinge setzt er sogar Naturgesetz außer Kraft. Vorübergehend gibt es den heiligen Martin von Porres, Südamerika, Zeitgenosse, glaube ich, von der heiligen Rosa von Lima. Und einfach allein Bruder, der die ganze Zeit Wunder gewirkt und ist dann auch seinem Ordensoberen zu viel geworden, hat ihm verboten, dass er Wunder wirkt. Richtiger Zirkus sozusagen. Es ist immer schwer, mit Heiligen zusammenzuleben. Und ist einmal irgendwo vorbeigegangen und ist gerade bei einem Bau vom Gerüst runtergefallen. Und Heilige Martin die Hand ausgestreckt, irgendwie gesagt, er soll aufhören zu fallen, soll in der Luft hängen bleiben. Ist dann gerannt und hat den Oberen gefragt, ob er es Wunder wirken darf. Und dann ist gut ausgegangen, ja. Nicht runtergefallen, der andere, sonst wäre er trotzdem runtergefallen, wenn es der Obere verboten hätte. Das hat schon kurze Zeit, der liebe Gott, die Schwerkraft ausgesetzt, so wie den Heiligen, die in der Luft herumschweben, bei der Elevation. So, oder wenn ein Heiliger nicht verwest, viele Leiber, Körper von Heiligen sind nicht verwest, immer mehr eigentlich in der Neuzeit, die Menschen immer dümmer werden, immer weniger glauben wollen, wird Gott auch wieder andere, größere Wunder sammeln, ja. Eben etwas, was die Menschen noch nicht so gewohnt sind, damit trotzdem, wenn sie wollen, die paar, die wollen, draufkommen können, ja, auf die Wahrheit, nicht in den Unglauben fallen. Also Gott will oder ordnet viele Dinge an, müssen wir auch auf unser eigenes Leben, seinen Lebenswandel beziehen. Viele Dinge sind providenziell von Gott, also durch seine Vorsehung angeordnet, positiv gewollt. Und wir brauchen uns nicht darüber beschweren, weil durch den Glauben müssen wir wissen, dass das für unser größtes Gut ist. Also so ist. Ja. Bis diesen Film, da ein große Schweigen, vor 10 Jahren, 15 Jahren gemacht worden, den er 20 Jahre auf die Drehgenehmigung gewartet in der großen Kartause, im ursprünglichen Kartauser Kloster da irgendwo bei Lyon, Frankreich. Da haben sie doch filmen lassen, oder Film, wo praktisch so gut wie nichts geredet wird. Das ist trotzdem interessant, das anzuschauen. Und dann der Einzige, der wirklich redet, ist ein alter Priester, ein Mönch, blind ist. Und was er sagt, ist eben, ja, er ist blind geworden, aber es ist sicher das Beste, was geschehen konnte. Eben dieses tiefe Verständnis, diesen tiefen Glauben hat, eine göttliche Vorsehung, und dass alles, was uns über den Weg kommt, auch wenn es hier eine Krankheit ist, eine Privation, aber das alles im Plane Gottes, daraus entsteht dann etwas Größeres, etwas Gutes, dass wir uns bewähren und so weiter, Krankheit, Verdienste sammeln. Es gibt andere Dinge, die Gott nicht verhindert, wie die Sünde. Warum nicht? Große Frage, Preisfrage, die letzte hier in diesem ersten Abschnitt. Also über Gott, Vater, erste Person, göttliche Person, Schöpfung.